Es ist über 50 Jahre her, dass Volker Heinz verhaftet wurde. Mit Freunden hatte er als Fluchthelfer Dutzenden DDR-Bürgern den Weg in den Westen gebahnt. Sein Weg aber führte nach Hohenschönhausen ins Stasi-Gefängnis. Denn der junge Student aus Wuppertal hatte einen Hang zum Abenteurertum und Idealismus, was ihn letztlich bewog, mit Freunden darüber zu sinnieren, wie Menschen aus Ost-Berlin und der DDR die Flucht in den Westen glücken könnte. Nicht durch Tunnel, sondern im Kofferraum eines präparierten Mercedes. Volker Heinz buxierte als Tagesbesucher in Ost-Berlin die Fluchtwilligen in den Mercedes. 2 Jahre lang glückte das Unternehmen, dann schöpfte die Stasi Verdacht und nahm sich das Auto vor. Der Schwindel flog auf, der Student wurde verhaftet. Ich bin im Frühjahr 1965 im eigenen kleinen PKW nach Berlin gefahren, um dort mein Studium der Jurisprudenz fortzusetzen. Ich kam aus Heidelberg, wo ich 3 Semester zwar eingeschrieben war, aber wenig studiert habe. Grund ist, ich war Mitglied einer studentischen Verbindung, die das feuchtfröhliche Leben genoss. Ich auch. Diese Verbindungen haben in den meisten Universitätsstädten sozusagen geschwisterliche Verbindungen, mit denen sie befreundet sind. So war das in meinem Falle auch. In Berlin gab es eine befreundete Verbindung. Und in dieser Verbindung in Berlin traf ich einen jungen Mann, etwa meines Alters, vielleicht 2, 3 Jahre älter, den ich schrittweise besser kennenlernte, bis ich eines Tages ihn besuchend in seinem eigenen Studentenzimmer auf einen Artikel in der Zeitschrift Stern stieß, in dem eine Flucht über die Mauer mittels eines Lastwagens und einer drehbaren Leiter abgebildet war und auch mein Freund abgebildet war, von dessen Aktivitäten als Fluchthelfer ich nicht den Schimmer einer Ahnung hatte. Zunächst versuchte er zu leugnen, dass er es sei, aber das Bild war so wunderbar, klar und scharf, dass langes Leugnen nichts nutzte. Mit der Folge, dass ich dann schrittweise von ihm eingeweiht wurde in die letzte große, spektakuläre, auch heute noch im Gedächtnis vieler herumlungernder Tunnelaktionen, den sogenannten Tunnel 57, der ist benannt nach der Anzahl der Menschen, die im Oktober 1964 durch diesen Tunnel aus der DDR oder aus Ost-Berlin, muss man richtigerweise sagen, nach West-Berlin entwichen sind. Diese ganze Geschichte und auch diese persönliche Konfrontation mit einem der Mittäter, wenn Sie so wollen, hat mich zutiefst beeindruckt. Ich kann es nicht anders ausdrücken. Und ich habe mich relativ spontan bereit erklärt, mich zur Verfügung zu stellen, wenn es denn gewünscht sei. Ich habe einige Wochen, wenn nicht Monate, gewartet, ohne dass ich was tat, sodass ich eigentlich dachte, die Sache hat sich erledigt. Offensichtlich bin ich für die nicht interessant. Aber dann meldete sich Wolfgang Fuchs, der Mann, der sozusagen der unangefochtene Anführer dieser studentischen Fluchthelfergruppe war, um mich kennenzulernen. Wir trafen uns in einer der berühmten Berliner Eckkneipen mit einer Getränke- und Essensauswahl, die heute gar nicht mehr angeboten wird, einfachster Art, voller Quallen, Flipperautomaten. Und nach dieser ersten Begegnung hat er Interesse gezeigt. Ja, und nachdem der Test offensichtlich bestanden war, wartete ich weiter ab, bis eines Tages er dann begann, mich als Kurier einzusetzen, das heißt einfach Nachrichten zu überbringen, deren Inhalt mir mitgeteilt wurde, aber deren Bedeutung ich nicht immer erfasst habe und wahrscheinlich auch nicht erfassen sollte. Schließlich ist dieses Geschäft ein hochkonspiratives. Dann, der Tunnel war ja nun aufgeflogen. Es gab zwar noch weitere Versuche, Tunnel zu bauen, aber alles in allem waren die Tunnel eigentlich eine hochaufwendige Angelegenheit. Und man muss wissen, dass ungefähr 90% der Tunnels überhaupt zu keinem Erfolg geführt haben. Sie sind vorzeitig entdeckt worden oder sind durch die Bodenverhältnisse unüberwindbar gewesen, sodass die Fluchthelfer über Alternativen natürlich nachgedacht haben. Es gab ja auch Alternativen. Alternativen waren zum Beispiel der Umbau von großen PKWs, Cadillacs, speziell amerikanischer Bauart, so dass dann die Personen, insbesondere wenn sie dankbarerweise etwas kleinwüchsig waren, gut versteckt werden konnten. Diese Reisen wurden dann meist in den sogenannten sozialistischen Blockländern durchgeführt, Ungarn, Bulgarien, Rumänien, meistens dann nach Österreich. und über Österreich dann eben letzten Endes in die Bundesrepublik. Das war aber auch kein unriskantes Geschäft. Auch solche Wagen wurden zum Teil durchsucht und dann die Flüchtlinge und Fluchthelfer entdeckt. Es gab auch selbstgepanzerte Lastwagen, die dann mit Gewalt Grenzdurchbrüche versucht haben, die meist gescheitert sind, unter schweren Verletzungen, auch Schussverletzungen. Es gab Mittel mit Booten über die Ostsee. Es gab sogar Leute, die selbst ein Mini-Unterseeboot gebaut hatten. Es gab Leute, die mit künstlichen Drachen oder ähnlichen Flugmaschinen entflohen sind. Aber alles das waren natürlich meist singuläre Taten, die nicht wiederholungsfähig waren. Sodass Wolfgang Fuchs und ich einfach darüber nachgedacht haben, wie man das effizienter gestalten kann. Und wir gingen oft an die Grenze, speziell auf diese hölzernen Aussichtstürme, die gebaut waren entlang der Mauer, um dann in die uns anstarrenden Ferngläser der Ostberliner Grenzsoldaten zu starren und zu überlegen, wie kann man das überwinden. Wolfgang Fuchs selbst hatte diese Grenze überwunden, zum Beispiel dadurch, dass er eben mit so einer Leiterwagenflucht Leute aus dem Osten zum Westen verbracht hatte, insbesondere seine erste Ehefrau und seine mit ihr gezeugten Kinder. Aber die Grenze war ja nun immer schwieriger geworden. Und ich hatte dann zunächst die Idee, die Wolfgang Fuchs mit etwas Skepsis entgegennahm, mal zu versuchen, alliierte Militärfahrzeuge bzw. deren Fahrer zu überzeugen, Flüchtlinge über die Grenze zu bringen. Das habe ich dummerweise sehr naiv angestellt. Ich bin in die Kasernen gegangen, sowohl in die französische als auch in die amerikanische. Aber in allen Fällen haben die sehr rasch durchschaut, was ich da wollte. Ich hätte es tausendmal intelligenter machen müssen. Ich hätte sozusagen die Soldaten in ihrer Freizeit ansprechen müssen, außerhalb des Militärgeländes. Das war doch, wie gesagt, naiv und ging deswegen auch in die Hose, wenn auch ohne größere Folgen, außer dass ich gelegentlich mal ein paar Stunden verhört wurde. Aber das machte mir nichts aus. Ja, und dann die naheliegendste Alternative war natürlich, wer ist denn sonst in der Lage, die Grenze zu passieren, ohne notwendigerweise kontrolliert zu werden? Und da boten sich natürlich Mitglieder des diplomatischen Korps an. Und Wolfgang fand die Idee also großartig, die hatte offensichtlich noch niemand gehabt. Ich will noch nicht mal sagen, dass ich alleine war, der sie geboren hat. Irgendwann war sie da. Und er hat dann angeboten, über seine politischen Kontakte zum Senat zu ergründen, ob man an solchen Mann herankommt. Wie er das gemacht hat, keine Ahnung. Ich weiß nur, eines Tages bat er mich, ihn zu begleiten zum Kurfürstendamm. Auf der nördlichen Seite in der Nähe des Oliverplatzes gab es einen syrischen Teppichhändler, der befreundet oder zumindest bekannt war mit dem syrischen Konsul, der in Ostberlin akkreditiert war. Und der sich bereit erklärte, Flüchtlinge im Kofferraum über Checkpoint Charlie unkontrolliert zu bringen in den Westen. Allerdings war ein kleiner Haken dabei, er hatte kein Fahrzeug. Vermutlich war er schlecht bezahlt von der Baath-Partei in Syrien, die ja so eine Art revolutionäre linkssozialistische Partei war. Aber Wolfgang Fuchs hatte kein Problem darin, ein Fahrzeug zu besorgen. Das tat er auch, mit welchen Mitteln, weiß ich wiederum nicht. Und dieses Fahrzeug ist dann von einem Konsulatsangehörigen ordnungsgemäß angemeldet worden. Hatte ein CD-Zeichen vorne drauf und die IU-Sowieso-Nummer, die alle Ostberliner PKWs trugen. Ja, und war dann sozusagen einsatzklar. Und dann war natürlich die Frage, wer macht denn nun diesen schwierigen Job, nach Ostberlin einzureisen und die Flüchtlinge mit dem Fluchtfahrzeug in Verbindung zu bringen, sprich auf gut Deutsch, die Flüchtlinge in den Kofferraum zu befördern. Offensichtlich können Sie diese Übergabe, wenn Sie das so nennen wollen, nicht in der Stadt machen. Da sind zu viele Fenster mit zu vielen potenziellen Beobachtern. Zweitens können Sie es schon mal gar nicht am Tage machen, weil das Licht zu gut ist. Sie müssen es also möglichst bei Dunkelheit und möglichst in einer Situation, wo Sie die Fahrstrecke frei überblicken können und lange vorher sehen können, ob sich der Feind nähert sozusagen. Sie müssen auch eine Stelle finden, wo Sie notfalls, wenn Sie was Verdächtiges bemerken, rasch sich im Gebüsch verziehen können. Sie müssen darauf achten, dass die Flüchtlinge möglichst nicht bemerken, welches Auto das ist, welcher Typ das ist, schon gar nicht dieses Nummernschild, wer der Fahrer ist. Ja, einfach deswegen, weil die können sich ja auch als Maulwürfe entpuppen. Wie stellen Sie sicher, dass Sie oder die Flüchtlinge nicht bereits beobachtet werden. Können wir nicht wissen. Die kommen zum Teil aus Jena, aus Leipzig, aus Rostock, wo auch immer her. Wie kann ich sicherstellen, also um es deutlich zu sagen, sicherstellen können sie gar nichts, aber wie kann ich versuchen sicherzustellen, dass auch ich nicht beobachtet werde? Die Lösung, die ich dafür gefunden habe, war einfach, dass ich die Flüchtlinge zu am Anfang traf und sie dann schrittweise woanders hinschickte. Genau sagte, jetzt nehmen Sie die Linie sowieso da und dahin, dann treffen wir uns wieder, gebe ich Ihnen weitere Instruktionen, dann sehen wir uns wieder später dann und da. Das gab mir Gelegenheit, die zu beobachten und mich gelegentlich umzudrehen und mich zu beobachten oder meine potenziellen Verfolger zu entdecken. Alles das ist letzten Endes amateurhaft. Ja, und Wolfgang Fuchs hatte einfach einseitig entschieden, da wir ja auch in gewisser Weise die Idee gemeinsam geboren haben, du machst das. Ich war so ein bisschen erschrocken darüber, nun plötzlich Verantwortung zu übernehmen. Und in der Tat fühlte ich mich manchmal wie ein junger Leutnant, der eine Truppe ins Feld führt und Verantwortung hat, von der er nicht sicher ist, ob er eher gewachsen ist. Ja, und so wurde ich ins Wasser gestoßen. Und das ging viele, viele, viele Monate gut. Das Besondere an der Flucht war, dass ich gar nicht mehr in Berlin war. Als sozusagen alles organisiert war, begann mein von vornherein ins Visier genommene Semester in Bonn, wo ich mein Examen endgültig machen wollte. Ich war in Berlin eigentlich nur für 2 Gastsemester. Und das lief dann eben so ab, dass ich jeweils per Telegramm oder Telefon unterrichtet wurde, mich ins nächste Flugzeug warf. Egal wo ich war, ich ließ alles stehen und liegen und flog dann von dort nach West-Berlin, sprich nach Tempelhof. Und dort wurde ich dann entweder von Wolfgang oder einem anderen befreundeten Fluchthelfer abgeholt und zur Grenze gebracht. Oder je nachdem, wie frühzeitig ich da war, nahm ich öffentliche Verkehrsmittel. Und ich bin schon sehr, sehr häufig eingereist. Einmal, um die ganze Aktion vorzubereiten, die ganzen Übergabeorte auszukundschaften. Aber vor allen Dingen dann auch die Fluchten durchzuführen. Ja, ich kann nur sagen, es ist in vielen Dutzend Fällen gelungen. Aber irgendwann ging es halt nicht mehr gut. Und ich wurde dann bei der Ausreiseversuch in der Heinrich-Heine-Straße verhaftet in die berüchtigte Magdalenenstraße, dem Hauptquartier der Stasi in Ost-Berlin verbracht. Und die Zeit von da ab war wenig ersprießlich. Ich trauere nicht. Es ging mir im Vergleich zu vielen anderen recht gut. Natürlich bin ich durch Phasen großer Depression gelaufen. Und da ich vielleicht mutig, aber nicht selbstmörderisch bin, hatte ich geglaubt, eine einzige Vorkehrung treffen zu müssen. Ich hatte mich niemandem offenbart, meinen Freunden nicht, meiner Familie nicht, meiner Freundin nicht, niemandem. Aber ich hatte mich offenbart, Dr. Hans-Martin Schleyer, meinem Chorbruder, mit dessen Sohn, der gleichzeitig mit mir ins Chor eingetreten war, ich befreundet war. Seinem Sohn habe ich es nicht gesagt, aber dem Vater habe ich es gesagt. Und habe ihm nur gesagt, dass wenn er erführe, dass ich verhaftet sei, dass ich ihm bete, sich um meine Eltern zu kümmern und sie zu unterrichten. Und dies hat Dr. Schleyer auch tatsächlich getan, als er erfuhr, dass ich verhaftet worden bin. Ja, und die Magdalenenstraße war ein kleines Gefängnis, was quasi als erste Station von der Stasi benutzt wurde, um Täter oder Verdächtige zu verhören. Es war ein ziemlich verlottertes Nest. Da waren im Wesentlichen Untersuchungsräume und einige wenige Zellen. Und diese Zellen waren wirklich abenteuerlich, also mit einem offenen Kübel, eine ganz schmale Zelle, sehr hoch, winziges Fenster, ganz unter der Decke. Pritsche, Wette schon gar nicht, aber irgendeine Decke, eine einfache. Also das war schon auch Teil des Psychoterrors, den die da ausgeübt haben. Die hätten sich sicherlich auch ein vernünftiges Bett leisten können. Aber ja, und dann ging es also los mit unendlich langen, über Wochen, Monate sich hinstreckenden Verhören. Ich hatte ja nun dummerweise auch viel zu erzählen. Ich bin ja kein Einzeltäter gewesen. Die Taten waren zwar alle vergleichbar, aber die wollten natürlich immer die Hintergründe aufdecken. Sie wollten da jeden Bekannten und Freund aufsuchen, dieser Geflohenen. Und für mich war das nicht dramatisch, anhand von Bildern zu akzeptieren, dass der draußen ist. Er war ja draußen, ihm konnte ja nichts passieren. Natürlich konnte ich nicht verhindern, dass sie deren Eltern oder Geschwister interviewten, beziehungsweise auch möglicherweise belästigten. Aber das war nicht dramatisch aus meiner Sicht. Es gab null Intimität, es gab oder Privatheit, es gab nicht mal ein Minischränkchen, es gab gar nichts. Sie wurden in die Dusche geführt, samstags. Ansonsten mussten sie sich eben mit so einer Schüssel begeben, sie mussten ihr Geschäft in Gegenwart Dritter verrichten. Das alles lastet natürlich auf dem Gemüt. Und mir ist irgendwann klar geworden, nach spätestens 3 Monaten, glaube ich, war es, dass ich mich nicht weiter fallen lassen darf, dass ich aktiv was dagegen unternehmen muss, um hier nicht in so eine Kartoffel mich zu verwandeln. Und ich habe dann mehrere Dinge betrieben. Also einmal haben wir uns mit Schachspielen befasst, was wir selber gebastelt haben in primitivster Weise. Und ich habe versucht, Russisch zu lernen, also den jungen Mann da motiviert, mir Russisch beizubringen durch Sprechen und durch Gesten, Buchstaben sozusagen zu malen mit der Hand. Also einfach sich zu beschäftigen. Also Zeitungen wurden verboten, es gab keinen Briefverkehr, es war gar nichts. Und das waren schon Mittel, diese drückende Einöde, die damit verbunden und dadurch ausgelösten Depressionen zu unterdrücken. Aber viel wichtiger war, dass ich dann anfing, mich auch körperlich zu betätigen durch endlose Liegestützen, durch sinnloses im Kreise laufen, einfach nur um eine gewisse Pumpenaktivität des Herzens zu entwickeln. Und vor allen Dingen der entscheidende Durchbruch für mich war da, als ich einfach mir eine eigene Kalkulation zurechtgelegt habe. Ich habe mich gefragt, was erwartest du an Strafe? Ich habe dann irgendwann mal die Jahreszahl 10 gegriffen. Das schien mir so gerade das absolute Maximum zu sein. Dann dachte ich mir, naja, vielleicht gibt es ja in der DDR auch Bewährung oder gibt es eine vorzeitige Entlassung wegen guter Führung. Und dann habe ich mal gesagt, naja, so 6, 7 Jahre, sagen wir mal 7 Jahre. Und dann gesagt, okay, was machst du in der Haft? Naja, du wirst wahrscheinlich Steine klopfen oder was Ähnliches. Aber vielleicht hast du auch das Glück, dass man dir erlaubt, einen handwerklichen Beruf zu lernen. Also auf Klartext, ich habe die Situation akzeptiert. Im Grunde war das der Durchbruch. Das war der psychische Durchbruch. Und von da ab gab es natürlich weiterhin depressive Anfälle, möchte ich sie mal nennen, oder ja, Stimmungen großer Trauer und Entbehrung. Aber der entscheidende Schritt war die Akzeptanz. Parallel dazu liefen allerdings schon die ersten Bemühungen der Bundesregierung, mich aus diesem Verlies wieder herauszuholen. Und das wurde eingeleitet durch einen persönlichen Besuch von Dr. Schleyer in Bonn bei dem damaligen Leiter des Kanzleramts, Manfred Knieper, unter Dr. Kiesinger. Der Zufall wollte es, dass Manfred Knieper ebenfalls mein Chorbruder war, sodass also auch eine persönliche Motivation wahrscheinlich da war, sich besonders einzusetzen. Und das tat die Bundesregierung auch, indem sie offensichtlich über ihren Anwalt Jürgen Stange das Interesse anmeldete. Es wurden hier auf beiden Seiten Austauschlisten oder Freikauflisten geführt. Also jede Seite dieses deutschen Duos wollte ja bestimmte Personen haben. Es waren auch natürlich Spione drunter. Dieses Freikaufmodell begann ja etwa 1963 und lief allerdings, ich würde mal sagen, auf niederen Touren. Diese massenhaften Entlassungen mit Bussen über die Herleshauser Grenze zwischen Thüringen und Hessen waren noch nicht in vollem Umfang aktiv, aber sie war schon eingerichtet. Und auch die Geld- und Warenströme, die damit in Verbindung standen, sozusagen die Kaufpreise, die ja nicht in Bar an die DDR gezahlt wurden, sondern die wurden eben gezahlt an die evangelische Kirche, die sich als Mittler hier eingeschaltet hatte. Und die evangelische Kirche sorgte dann wieder dafür, dass die Guthaben bei ihr zur Bezahlung von Waren eingesetzt wurden, die die DDR wünschte zu erhalten. Also das war ein richtiger Kreislauf von Waren, Geld, Personen auf beiden Seiten. Und die Verhandlungsführer waren formal die beiden Anwälte, Vogel im Osten, Stange im Westen. Aber natürlich die Entscheidungen fielen auf Regierungsebene. Von all diesen Bemühungen über meine vorzeitige Freilassung wusste ich natürlich nichts, wenngleich ich die Hoffnung hatte, dass Dr. Schleyer es gelingen könnte, die Bundesregierung dafür zu interessieren. Ja, und dann kam der erste Besuch meines Verteidigers von Wolfgang Vogel, der Damit endete, dass er in unerhört diskreter und vorsichtiger Weise in Aussicht stellte, dass eine Lösung anstünde. Es verdichtete sich dann auch bei seinem zweiten Besuch, der kurz vor der Hauptverhandlung stattfand, die zu erwähnen kaum wirklich wert ist, weil es eine kurze Veranstaltung war, im Wesentlichen die Staatsanwältin nur die Anklageschrift vorgelesen hat, die Richter so gut wie keine Fragen stellten. Mein Verteidiger war zwar Herr Vogel, aber der hatte wohl keine Zeit und schickte einen Vertreter, der von nichts eine Ahnung hatte, oder das stimmt nicht so ganz. Dem war so klar wie allen anderen, dass er hier nichts zu sagen hat. Er hat halt einfach seine müden, mildernden Umstände vorgetragen. Und ich selber wusste eben von Vogel, dass er sich bemüht, eine Lösung herbeizuführen. Glaube ich, so drückte er sich aus. Die Strafe war 12 Jahre Zuchthaus, Z1, das heißt verschärfter Vollzug. Ja, das hätte bedeutet, dass ich natürlich wesentlich länger hätte bleiben müssen, als ich mir mit meinen naiven 7 Jahren ausgerechnet hatte. Aber dann gingen die Dinge relativ schnell weiter. Ich war ja 13 Tage nach der Verhandlung auf freiem Fuß. Das heißt, 1 oder 2 Tage vor der Entlassung besuchten mich 2 Stasi-Offiziere, die mich gewinnen wollten, ihnen zu helfen, Wolfgang Fuchs zur Strecke zu bringen. Ich habe einfach im Prinzip nur gesagt, dass ich sie nicht erwarten können, dass das mein vordringliches Anliegen sei, mich jetzt an ihrer Hatz zu beteiligen. Ich würde erstmal gerne rausgehen und studieren. Die gaben mir dann eine Ostberliner Adresse, falls ich sie kontaktieren wollte, was ich natürlich nie getan habe. Ja, und dann waren sie sehr freundlich, wünschten mir alles Gute. Und diese Übergabe der Adresse war für mich ein sicheres Zeichen. Was soll ich in einem DDR-Gefängnis mit einer Ostberliner Stasi-Adresse anfangen? Das kann nur bedeuten, dass ich im Westen dann sein soll. Also da gab es ja aus der Logik der Umstände und damit war klar, jetzt geht's los. Es ging dann auch los. Am nächsten Tag wurde ich entlassen unter Übergabe meines Entlassungsscheines. Ich wurde in einem großen BMW mit Ostberliner Kennzeichen an die hessisch-thüringische Grenze gefahren und dort den beiden Anwälten und meinen Eltern übergeben. Während im Gegenzug die beiden KGB-Spione, gegen die ich ausgetauscht worden bin, im gleichen Fahrzeug nach Ostberlin zurückfuhren. Im Kofferraum in die Freiheit. Die erlebten Geschichten des Fluchthelfers Volker Heinz. Eine Sendung von Petra Müller. Erlebte Geschichten schon wieder am kommenden Donnerstag, dem Fronleichnamstag, dann anlässlich der Eröffnung der Documenta in Kassel mit Wiebke von Bonin, der Schöpferin der Meisterwerke im ersten Fernsehprogramm und einer Förderin der zeitgenössischen Kunst. Donnerstag um 18.05 Uhr und um 22.30 Uhr. Informationen zu allen WDR5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.